Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir. Und ein frohes 2019. Genau, gutes Neues. Falls ihr es noch nie von wem anderen jetzt gehört habt. Ja, wahrscheinlich nicht, gell. 2018 ist tot, lang lebe 2019. Ich habe gehört, wir haben nicht 2019, sondern 2018 zwar. Aha, okay. Wieso? Wir geben 2018 nur mal eine zweite Chance, ja, es besser zu machen. Ja, also ich habe von ziemlich vielen Menschen gehört, dass sie auf das Jahr 2018 gern verzichtet hätten. Ja. Ma, wir hätten 2018, hätten wir nur einen kulinarischen Jahresrückblick machen können auf die ganzen Food Trends 2018. Das macht man Ende 2019. Oder irgendwann anders. Das ist voll die gute Idee. Ein ja. Jahresrückblick. Es gibt ja immer Food Trends in einem Jahr. Die vergisst man total. Ab jetzt, jedes Mal am Jahresende, Jahresrückblick, Food Trends. Mhm. Ja. Yeah. Du wirkst überhaupt nicht begeistert von meiner Idee. Erst machen wir ja, und eine Woche dabei. Wirklich? Mir sicher. Oh, ja. Ja, es war jetzt gerade Weihnachten. Viele Familien feiern. Viele, eben der letzte Podcast ist ja darum gegangen, um die Völlerei zu Weihnachten. Diese Völlerei hat eigentlich jetzt so in unserem persönlichen Umfeld gar nicht so massiv stattgefunden. Aber Thomas, War wirklich schon mal schlimmer. Aber Thomas, was war jetzt so dein kulinarisches Highlight? Boah. Die gestrige Jause bei deiner Mama. Ja, war auch gut. Ja, keine Ahnung, was war das? Ja, eigentlich. Zweimal Raclette, einmal zu Weihnachten, einmal zu Silvester. Das war schon stark. Das war, wenn man da vom Chinesen einmal gehört habe. Hey, aber der Chinese am Graben. Asiate, muss man sagen. Asiate, genau. Ich weiß gar nicht, ob die chinesisch kochen. Nein, es ist eher europäisch-chinesisch. Also es ist absolut keine authentische asiatische Küche. Meinst du bei diesen Veganen? Welchen Veganen? Also nicht, der ist nicht komplett vegan, aber... Also wo sind die veganen Sachen geboren? Eher den feineren. Du meinst eher den feineren, immer nicht den trashigeren. Ja, das ist mal wieder total logisch, dass du lieber zu dem Trashigen gehst. Ich war dort noch nie drinnen. Ja. Ja, ist, aber ich glaube, der ist auch gut. Verlassen ja gar nicht ein. Wieso nicht? Das ist zu wenig trashig. Ja, den Trash bleibt dann übernimmst du. Ich glaube, sie meinen den Asiaten nebenan. Ich finde den anderen wirklich besser. Also das ist, ja, was, das ist das Einzige. Wie kannst du sagen, dass der besser ist, wenn du nicht einmal drinnen warst beim anderen? Ich sehe das dann heraus, ich habe das studiert. Ach so. Das glänzt schon so massiv, dass ich schon jetzt weiß, dass da viel zu viel Fett und Öl verwendet wird. Genau, das sind meine Superfoods. Ja, du brauchst dir jetzt das mehr an Energie. Ja. Aber ich muss sagen, der noblere Asiate am Graben in Linz, das ist das einzige To-Go-Essen, wo eine richtige Gemüseportion vorkommt und wo das Gemüse dann auch noch nicht verkocht ist. Okay. Und wow. Das findet man sonst nirgends beim Essen to go. Naja, also die Brokkoli ist von einem anderen Asiaten, der Trashigeren, der hat auch Brokkoli drinnen und der ist nicht verkocht, der ist auch knackig. Aha. Natürlich kocht er mit Glutamat. Ja, aber das machst du, das ist ja wie Salz, oder? Glutamat ist ja Salz. Ja. Besser als Salz, finde ich. Ja. Weil es nicht natürlich ist, oder? Naja, was ist schon natürlich und was ist chemisch? Also ja, es ist schwierig, gell? Ja. Da auch die natürlichen Dinge haben eine chemische Zusammensetzung, habe ich gehört. Aber ich finde das irgendwie traurig, dass jetzt waren diese ganzen Feiertage. Hä? Und da hat es überall was Cooles zum Essen gegeben. Und ich sage der Chinese. Und der Chinese, ja, wahrscheinlich wäre da halt einfach, das hat wahrscheinlich am besten Bass gerade zu der. Raclette war auch geil. Sicherlich, aber wenn ich jetzt gerade so dran denke, war da einfach ein Kaufmann dahinter. Ja. Genau. Was war denn dein kulinarisches Highlight? Also mein kulinarisches Highlight, da warst du leider nicht dabei. Aber am 26. hat meine Mutter wieder den Tiroler Nussstrudel gemacht. Oh. Ich habe natürlich sofort erkannt, dass er diesmal anders schmeckt. Dann habe ich gefragt, da ist Dinkelmehl drinnen, gell? Dann hat sie gesagt, natürlich, weil zu Weihnachten, dann mache ich was Gesünderes. Ah. Pipapo. Auf alle Fälle habe ich mir wirklich gedacht, ich habe so lange studieren müssen und mich so lange mit dem Thema Essen beschäftigen, dass ich erkenne, dass meine Mutter da das Ding, nein, es schmeckt mir eh sofort. Aber das war auf alle Fälle mega toll. Da habe ich dann voll viel Schlagobersen aufgedacht, weißt du, das ist Weihnachten, da kann man schon mal. Wieder ausgelegt. Ja, da kann man dann schon mal klotzen. Nein, es war Dinkelmehl, kein Vollkorn. Ach so. Das war ja hell ausgemahlen. Ach so. Und danach. Ja, und danach hat bei uns, da gibt es ja so eine Gärtnerei in Ottensheim, mhm, und die bauen halt auch so Gemüse an, mhm, im Sommer. Und da haben sie anscheinend viel zu viel Snackgurken, mhm, angebaut und deswegen haben sie diese Snackgurken eingelegt. Mhm. Nur Snackgurken sind halt nicht wie Essiggurken, mhm, zum Einlegen eigentlich nicht wirklich dafür geeignet, mhm, weil die halt dann nicht knackig bleiben, so wie Essiggurken. Die werden voll wach. Die werden voll wach, schlatzig angesagt, aber ich habe das ganze Glasl danach gegessen. Und nachdem ich vorher schon 4 Stückel Kuchen mit Schlagobers gegessen habe und danach noch die Essiggurken und du nicht dabei warst bei der Familienfeier, war es ziemlich witzig, weil meine ganzen Verwandten immer so leichte Hinks gemacht haben, ob bleibt irgendwas in meinem Uterus. Ah. Ja. Aber es war ziemlich lustig, diese Essiggurke. Die hat man kaum aussaugen können, das Innere. Ja, und eigentlich haben sie immer ein bisschen. Wie bei der Weißwurst, ja? Ja, es war ein bisschen, wie nennt man das nochmal bei der Weißwurst? Auszusagen. Ja, genau so war das. Mhm. Auf alle Fälle, es war ziemlich erotisch, wie ich die Essiggurke gegessen habe. Es war schön, meine Familie so gut zu unterhalten. Ja. Das war Mike. Also sie waren zwar extrem eklig und meine Mutter hat die ganze Zeit gesagt, jetzt isst nur eins, aber nur deswegen habe ich das ganze Glasl gegessen. Und ich habe dann auch voll Sodbrennen gekriegt, aber das war es wert. Ja. Naja, zu Gurken passt am besten eigentlich jeder Wodka. Du mit dem Essiggurken-Wodka. Das war einfach erstaunlich gut für das, dass es so grauslich anhört. Ja. Okay. Geheimtipp für jeden, der was einmal fahrt ist, der was noch seine Essiggurke ausgegessen hat und noch ein bisschen am Wodka daheim hat, das ist zusammen. Das ist ein bisschen wie die Everdinger-Variante von der Bloody Mary. Ja. Oder? Das ist dann nicht. Das ist dann. Nein, das ist quasi der Gin Tonic für die Everdinger. Nämlich auch mit der Gurken drinnen, das ist das Entscheidende. Mhm. Ja, also den Gin Tonic, den ich dann zu Weihnachten in der Kapo getrunken habe, der war auch recht gut. Aber, du hast das ja eh mitgekriegt, wegen die Eiswürfeln drinnen habe ich dann sofort wieder HSP gekriegt, da bin ich nach Hause gegangen. Aber er war ja sehr, sehr gut. Das war ein kulinarisches Highlight. Ja. Aber jetzt kommen wir mal dazu, um welches Thema das halt geht. Also. You say super, I say food. Super. Food. Nein. Magst du es nur mal probieren? Nein. Ich war da noch nie in so vielen Vereinen, wo man so Sprechchöre macht. Macht man das bei der Musi eigentlich? Oder macht man das nur bei den Cheerleader? Beim Doppelliter anschreien brauchst du das auf jeden Fall. Ja, das habe ich aber noch nie gemacht. Doppelliter anschreien. Ja, das kenne ich nicht. Ja? Du musst viel üben. Anscheinend. Ja, wir haben das Thema Superfoods, falls das jetzt nicht so aussieht. Ja, aber ein spezielles. Wahrscheinlich jetzt zum Auserlesen. Genau, aber ein spezielleres Thema. Weil es war ja jetzt das Jahresende. Wir haben ja Anfang 2019. Nein. Ach ja, und 2018 zwar. Genau, 2018. Strich 2. Und am Jahresende, da hat man ja immer so das Gefühl, oder, dass so die letzten Energiereserven verwendet werden, um nur irgendwie so den Dezember durchzustehen. Oder wie geht's dir da? Ja, Energiereserven technisch. Ja, was und Feiertag sind immer ein bisschen anstrengend. Ja, voll. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und ich denke mir ja immer, dass ich dann aber die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, dass man sich da voll gut ausrosten kann. Was hat man denn da? 27, 28, 29, 30? Ja, das sind 4 Tage. Voll. Wo dann auch sicher noch ein, zwei Partys dabei sind und dann ist ja schon wieder alles vorbei. Wir waren nicht auf ein, zwei Partys, zumindest ich nicht. Am 30. Ah ja, doch, da war. Das stimmt ja nicht. Alles versoffen. Ja. Aber das nehme ich mir irgendwie so jedes, also das denke ich mir so jedes Jahr. Ja, das hat bis jetzt noch in keinem Jahr funktioniert, oder? Das stimmt voll, ja. Greift mir total voraus. Ja, aber eigentlich ist es bei mir dann wirklich so, dass ich mir dann denke, okay, es ist Dezember, das ist so der Abschluss und zu den Feiertagen zu will, ist es schon so, dass ich eigentlich so kurz so kurz bersten bist. Ja, voll. Also ich bin wirklich gaga und müde eigentlich. Und also, dann kommen auch noch diese ganzen Familienfeiern, die ich einerseits total schön finde, weil man dann leider mal wieder sieht, die man schon lange nicht gesehen hat. Mhm. Aber eben, man muss jeden Tag aufstehen, sich was anziehen, Unterwäsche nämlich auch. Ich habe wirklich jeden Tag auch einen BH angehabt. Dann muss man sich schminken bei der Familienfeier, so hat man dann auch noch einigermaßen aufrecht sitzen. Muss man? Ja, habe ich gemacht. Ja, hast du. Ja, ich will ja einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, das trifft aber voll in das Mann-Frau-Klischee ein. Ja. Das ist gar nicht so emanzipiert. Nein. Gell? Ja, nächstes Jahr, da komme ich in Pyjama. Passt. Ja, und ich glaube, nein, darauf gebe ich den Kampfisballen. Vielleicht überlege ich es mir noch. Okay. Ja. Das wird nichts. Ja, weil ich glaube, wann würdest du mal so einen Pyjama aussuchen, der aber wirklich auch noch Pyjama aussucht? Nein, das darf dann auch so ein weihnachtlicher Pyjama sein. Da kaufen wir gleich 3 Stickeln, weil es gibt ja verschiedene Familienfeiern, wo man überall sich anpotzen kann. Ach, jeden Tag ein frischer. Ja, sicher. Aha. Herbal dazu, geht wieder nicht. Brauchst du da nicht waschen. So Nikolausmützen. Aha. Ja, Superfoods. Ja, aber eben diese paar Tage, eben wie gesagt, diese paar Tage reichen eigentlich bis zu Silvester überhaupt nicht aus, dass man sich dann erholt. Und dann ist es aber dann trotzdem so, dass, sei es, also irgendwie fühle ich mich ja schon noch jugendlich, weißt. Ich meine, ich bin ja noch nicht einmal 30. Im Grunde bin ich nur ein junger Hupfer, wie du weißt. Mhm. Kaum verbraucht, kaum ausgelaugt. Und das ist dann schon so, dass das entweder die jugendliche Prägung und die Verpflichtung ist, dass man dann zu Silvester doch noch was macht. Irgendwann, glaube ich, hört sich das dann auf, so wie bei meiner Oma, die sagt, na, schon seit Jahren mache ich da nichts. Die ist um 11 ins Bett gegangen. Aber wir haben ja schon noch was gemacht, oder ich habe besser gesagt noch was gemacht. Und dann wacht man halt am 1. Jänner auf, der ist sowieso komplett umsonst. Und dann denkt man sich im Jänner eigentlich, fühlt man sich, also eigentlich ist ein Teil von einem gestorben. Oder? Es ist ein bisschen so wie bei Krabbert. Hast du das einmal gelesen? Ja. Ich hab's daheim. Sollst du einmal borgen? Nein. Warum nicht? Nein, weil ich andere Sachen zum Lesen habe. Okay. Es gibt da einen Film. Superfoods. Ja, und dann. Und dann ist es halt einfach so, dass sie einige Menschen denken, sie müssen am Jahresende dann sowas für ihren Körper wieder machen. Um ja, wieder auf die Spur zu kommen. Ah ja, genau. Da schaue ich, bin noch immer miert. Am Jahresanfang was machen, um halt so diesen eigenen, um den Körper wieder in Gleichklang zu bringen. Also, das, man fängt an mit Entschlackungskuren. Das gibt's nicht. FDH. Es gibt keine Schlacke. Ja. Detox, das ist auch total, oder? Detox, das ist eine Entschlackung, oder? Detox. Das ist so furchtbar. Wenn ich das Wort Entschlackung her, dann rollen sie meine Fußnägel auf. Ja, aber da braucht man halt dann Superfoods dazu, was man dann isst, und dann geht das alles ganz von allein. Ja. Weil die Superfoods, die ziehen die ganze Schlacke an und dann scheidet man die aus. Die Schlacke, gell? Die Schlacke, ja. Und dann ist man wieder voll gesund, ja, weil es den ganzen Dreck ausreißt. Darum habe ich ja vorgestern so eine ganze Packung Rotkraut gegessen. Das ist mein Superfood. Und wenn ich das esse und natürlich dann auch wieder ausgeschieden habe, ab dem Zeitpunkt bin ich wieder auf 180% meiner Leistungsfähigkeit. Okay. Viele Leute haben ja dann wirklich ja die erste Woche im Jahr noch frei, und ich glaube, die verwenden dann wirklich dafür, um wieder so ihren Körper zur Energie zu bringen. Und da gibt es ja einige Lebensmittel und einige Superfoods, die ja prädestiniert oder die in unserer Gesellschaft götten, dass sie halt so Energielieferanten sind. Erdäpfel zum Beispiel. Du gehst an die Sache viel zu intelligent daran. Ja? Du hast nämlich vollkommen recht. Das ist unglaublich. Du solltest dir als Ernährungsberater im Fitnessbereich durch. Also ich glaube, wenn es mir am ersten so richtig dreckig geht, dann braucht man gescheite Erdäpfel mit Zwiebeln anbraten, dazu Spinat und ein Spiegelei. Ich glaube, dann machst du das im Morgen kalt, wenn das möglich ist. Na, dann geht schon wieder bergauf. Und dazu eine halbe Bier. Ja, genau. dass du es runterbringst. Ja, nein, aber ich meine halt irgendwie solche Superfoods, die halt sowas wie Heidelbeerextrakt oder so. Goji-Beeren also, oder ja. Matcha oder irgendwie so solche Sachen, wo die Leute halt irgendwie hier so, also wo die Menschen kaufen, weil sie sich halt irgendwie so einen doch arzneimittelmäßigen Effekt erwarten, der halt vielleicht dann nur durch den Placebo-Effekt eintritt. Ja, ich habe ja da im Vorhinein so mal kurz eingelesen, was ist überhaupt ein Superfood, und ja, Heidelbeeren war, glaube ich, das Einzige, was so wirklich bei uns wächst. Das andere Zeugs, Goji-Beeren, ja, und so, das Klumpert, das ist alles so exotisch, und da muss man sich halt auch überlegen, also aus meiner Sicht ist das halt ein bisschen problematisch, wenn ich mir dann ein Superfood aus, keine Ahnung, Südamerika umschiffen lasse und eigentlich mit, keine Ahnung, heimische Produkte das auch irgendwie erreichen kann, die Zusammensetzung. Ich finde das voll cool, dass du das jetzt gerade ansprichst. Weil es richtig ist. Erstens das. Oh, nein, das ist zu laut. Warum? Nur mal, das war nicht laut genug. Oh, also. Also, ich war da so auf einer Seite unterwegs, ja, die, also die ist, das ist eine sehr investigative Seite, gell? Und die haben die 10 beliebtesten, okay, Superfoods nämlich vorgestellt. Also, und weißt du, wenn ich mache einen Trommelwirbel? Naja. Die 10 Superfoods! Nein, weil du eben gesagt hast, eben, die werden von irgendwo hergeschifft, wenn ich auf Platz Nummer 1. Welches Leben? Nein. Lebensmittel, was? Lebensmittel. Bananen? Nein, was ist das Lebensmittel, was gerade aktuell den gesündesten Touch hat, was die Leute Unmengen kaufen, was jetzt schon... ja, Bier, Herr Grillberger. Weil das importieren wir nämlich als irgendein... Paprika? Was stark importiert wird. Das kommt von woanders her. Die... Orange? Die Apfelsine? Die Avocado, du weißt. Die Avocado. Die Avocado ist gerade... Wie schaut denn sowas überhaupt aus? Weißt du eigentlich, dass die Avocado eine Beere ist? Ja? Ja, das habe ich schon, das erzähle ich jedes Mal, wenn es um die Avocado geht, ich wiederhole mich. Ja, aktuell... So, die 10 Superfoods, bitte sag es einmal aber der Reihe nach. Nein, zuerst kommen wir mal zur Avocado. Okay. Bei der Avocado ist nämlich genau... ja, nee, okay, okay. Auf Platz 2, was wird auf Platz 2? Die Banane. Okay. Die liefert nämlich anscheinend da am schnellsten und am raschesten Energie, sehr klar, weil ich meine, die ist weich... Wenn sie ja schon voll reif ist. Und ich glaube, alles, was offen essen, war der Superfood für uns. Vielleicht ja, der Zucker. Sind Ameisen auch Superfood. Ja, also die ganzen Insekten, das finde ich schon. Also ziemlich interessante Lebensmittelgruppe der Zukunft. Das kann nämlich auch sein, wenn man Bananen oder sowas isst, dass da Insekten dabei sind. Ja, Mikroben bestimmt. Ja. Mikroben. Ja, auf Platz 3 sind dann eh schon die Heidelbeeren. Okay. Die sind eben so bekannt wegen ihrer antioxidativen Wirkung. Ja, aber wird, du hast ja vorher gesagt, Heidelbeerextrakt, da wird... ja, weil man immer glaubt, wenn ein Lebensmittel extra aufbereitet ist, in Kapselform, das dann besser wirkt. Okay. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Weil Platz 4, da sind schon Hülsenfrüchte, Bohnen. Ja, finde ich ganz cool eigentlich, dass die anscheinend schon ein bisschen an Oberwasser gewinnen. Platz 5, Brokkoli. Jawohl. Ja, hat nämlich, was hat Brokkoli so viel? Weißt du das? Ja, so grünes Zeugs. Vitamin C. Also. Genau. ich habe tatsächlich einmal eine Gattin gehabt von einem onkologischen Patienten, die hat ihren Mann... Was hast du denn gehabt? Eine Gattin gehabt? Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Und die Homo-Ehe ist erst... Am 1. So Jänner. Sagen, ja, in der Nacht hat sie schon... Und weißt du was, das war als erster, das war ein Frauenpaar. Okay. Mhm. Gratulation, ja, falls ihr zuhört. Wow, das würde mich extrem stolz machen, wenn die uns hören würden. Ja, stark. Nicht so okay. Wie alle anderen. Auf Platz 6, Eier. Ja, geil. Ja, aber da, genau, dann auf Platz 7 die Goji-Beeren. Mhm. Da muss man übrigens aufpassen, wenn man Herzmedikamente nimmt, die dann nicht wechselwirken mit den Goji-Beeren. Guarana, das habe ich vergessen, das vergesse ich immer. In welchem Getränk ist nochmal Guarana so stark drinnen? Das war doch in den 90er Jahren voll modern, Guarana. Ist das ja nicht das mit dem Bullen, ob das da drin ist? Beim Red Bull, Red Guarana Getränk, das muss ich mir jetzt anschauen. Das habe ich vergessen. Vielleicht war das im Hutsch. Im Hutsch? 90er muss man wahrscheinlich auch noch dazu eingeben. Das Getränk hat Guarana geheißen. Ja. Ich weiß noch, da ist einmal ein Spätl hat das einmal so dabei gehabt, einfach so Guarana Pulver. So ist Pulver. Genau. Mhm. Und ja, so beim Vorgehen, so ein Glas auch einmal mit Guarana-Pulver, hat man schon wahrscheinlich war es eher ein Placebo-Effekt. Ja, ist ja ähnlich wie Koffein. Ja. Pusht halt. Aber nicht so gar. Ja. Hält länger. Okay. Ja, das haben wir von unser ehemaliger Mitbewohner, hat man das auch mal so erzählt, ja, dass das beim Guarana, ich glaube schon, dass das Guarana war, dass das so der Fall ist. Ja, dann ist auf Platz 9 der Treibstoff, der mich antreibt. Was ist das? Kaffee. Ja, genau. Ich liebe Kaffee. Kaffee ist ein Superfood. Ja, naja, es ist halt der Lebensmittel, die halt prädestiniert dafür sind, dass sie halt mehr an Energie liefern. Ja, da gibt es ja diesen Schnapsdrink mit der Kaffeebohne. Wirklich? Nein. Einen heißen Rum mit einer Kaffeebohne. Nein, ja, habe ich noch nie getrunken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Ja, und auf Platz 10 sind dann nur Nüsse. Also eigentlich total unspektakuläre Lebensmittel, die da als Superfoods bei den Menschen heißen. Also wenn man die Menschen dann war das die Heidelbeere mit Brokkoli und Eiern. Ja, aber warum? Aber das passt nicht schätzen. Nein, das ist... Oder kann man da einen Muffin draus machen? Wahrscheinlich schon. Aber warum glaubst du eigentlich, dass Menschen immer probieren, durch Lebensmittel mehr Energie zu kriegen? Oder warum fühlt man sich eigentlich gerade zu Jahresanfang so schlapp? Hast du dir das schon mal überlegt? Ich meine, du fühlst dich ja anscheinend wie immer. Wie immer schlapp. ja, weil es einfach über die Feiertage anstrengend ist, weil viel gegessen wird, der Körper überlastet ist mit so vielen Lebensmitteln, die was nicht so gesunde Fettsäurenmuster haben. Ja, weil es einfach stark ist. Ja, ich glaube auch, dass man natürlich am Jahresende immer so dieses gesamte Jahr dann trotzdem irgendwie Revue passieren lässt. Ja, und die anderen sagen alle, na, fürs nächste Jahr wünsche ich mir, oder nehme ich mir vor, das und das zum Teil. Und dann entsteht also ein Gruppenzwang oder ein gesellschaftliches Dings, die, wie ich es so gerne nenne, wenn ich nicht weiß, wie man sowas bezeichnet. Dass man sich dann einfach denkt, so, jetzt muss ich wieder auf meine Gesundheit schauen, gehe zum Spar und hole mir, Entschuldigung, zu irgendeinem Lebensmittelgeschäft und hole mir meine Superfoods und dann habe ich meine ganzen Sünden wieder ausgeglichen, die was ich über die Feiertage bekommen habe. Und übers ganze Jahr nämlich. Naja, ob sich das ausgeht. Nein, aber das braucht man ja. Also ich glaube, das ist ein großer Beweggrund dahinter. Weil natürlich, die meisten haben einen Job, weißt, die haben trotzdem einen Alltag, der ist ziemlich gesteckt voll und oft wird echt vergessen, dass der Körper ein Tempel ist, den man ja pflegen muss. Und mein Körper ist so wie der Tempel, so wie die indischen Tempel, wo die ganzen offen haben. Ich glaube, du brauchst eine Wurmkur. Nein. Und ich glaube aber, dass der Tempel ist verwundet. Aber ich glaube schon, dass die Menschen sie prinzipiell schon was Gutes tun wollen und dass da die Vorsätze am Anfang des Jahres trotzdem hoch sind und dass sie sich deswegen damit da so intensiv auseinandersetzen. Aber dass das natürlich übers Jahr hinweg nicht so leicht ist. Ja, wenn man über die Feiertage ein bisschen Zeit hat, dass man sich Gedanken macht. Dass man reflektiert, ja. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, diese Superfoods, alle 10 aussuchen und dann die Verkaufszahlen im Laufe des Jahres analysieren. Und das ist sicher im Jänner am höchsten. Machst du das? Nein. Okay. Keiner, das wird nicht passieren. Aber ich glaube, dass das so Einzelmaßnahmen oft im Alltag einfacher zum Umsetzen sind. Wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich eigentlich summiert, was kann ich denn machen? Nicht, ich gehe früher ins Bett, weil da habe ich zum Beispiel dann weniger Freizeit, sondern ich trinke halt in der Früh oder ich tue mir in der Früh Guarana in mein Müsli rein und hoffe mir halt dadurch, dass ich den gesamten Tag über fitter bin. Oder ich trinke den Tag über 6 Tassen Kaffee, was ich nie tun würde. 6 Tassen Kaffee, ich trinke maximal 4. Das ist ja fast die tödliche Dosis. Nein, und pusht man sich einfach so wirklich halt durch Lebensmittel, durch den gesamten Alltag, weil man sich trotzdem, wenn man oft ein bisschen reizüberflutet ist. Und dann... Also ich habe es zum Beispiel mit Kaffee und Cola, also Cola Zero, muss ich halt auch dazu sagen. Und das merke ich schon, dass ich dann oft überfordert bin, so vom Alltag und zu müde und zu wenig Zeit da ist und da zu wenig Schlaf und oder zu wenig Ruhephasen. Ja, voll. Und da und ich meine, das machen manche mit, also eigentlich diese Superfoods kann man ja eigentlich... Stell dir vor, du wechselst einfach wieder vom Kaffee zum Brokkoli. Hast du immer einen Brokkoli parat? Ich is voll. Ja. Haben wir uns eigentlich schon kennt, diesen Sommer, wo ich immer eine Gurke dabei gehabt habe? Nicht, oder? Da hat es einen Sommer gegeben. Also oft, wenn du zu Bonn gehst, dann fragen ja die Leute, hey, geh noch schön zum Supermarkt, soll ich da was mitnehmen, gell? Und du hast dann gesagt, eine Gurke. Ja, genau, die haben gesagt, gerne nimm mir eine Salatgurke mit. Und das war super erfrischend. Ja. Das war echt cool. Also ich habe manchmal Durchfall gehabt, weil es war dann doch schon ein bisschen zu viel Flüssigkeit in meinem Magen-Darm-Trakt. Und das war vielleicht genau die Zeit, wo das EHEC-Virus so unterwegs war. Ja, wie dieses EHEC war, da habe ich nur in Wien studiert, wie die Gurke dafür verantwortlich war. Und da haben die Gurken nur mal 9 Cent gekostet. Da habe ich voll die Gurken immer gekauft und alle Leute bei der Kasse haben mich immer angeschaut, also ich komplett wahnsinnig und todesmutig war halt. Weil nur ich Gurken gekauft habe, da habe ich mal bei 10 Gurken gekauft. In der Zeit haben wir ja voll auf Gurkenbowle gemacht. Ja. Super. Mir war sofort klar, dass das nicht von den Gurken kommt. Außerdem, man kann sie heiß abspülen. Ja. Wäre ja eine Möglichkeit. Na, also das war schon sehr, sehr erfrischend, also damals die Gurke. Das hat mich eigentlich ziemlich aufgepusht dann im Sommer. Gurke ist was Geiles. Aber ich glaube einfach, dass trotzdem... Kann man zu Selbstverteidigungszwecken verwenden. Ja, gegen Feen. Also recht viel aushalten tut es ja nicht. Ja, es macht einen Effekt, wenn du bei einer Gurke über den Schädel ziehst und ins Krieg dabei. Weißt du, was mir da einfällt? Ja. Wir haben doch zu Silvester eine Gurke dabei gehabt in meinem Rucksack. Wo ist die hin? Die ist gegessen worden. Wann? Irgendwer hat die gegessen. Ja, er in dieser Wohnung. Ja, stimmt. Ja, da ist einmal die haben sie nochmal gegeben worden. Ja, aber wie ist die Gurke eigentlich aus meinem Rucksack gekommen? Ja, ich habe nur Gurken dabei. Wie viele Gurken? Passt. Ach so, okay. Ah, okay. Na, aber um nochmal um das Thema zurückzukommen, eben dieses Pushen durch Lebensmittel, durch den ganzen Alltag ist was, was sich die Menschen natürlich erhoffen. Und ich erhoffe mir das auch. Und das machen manche mit Energydrinks und manche mit Nüsse und manche mit Koffein, manche mit Cola. Ja, ernähren muss man sich auf jeden Fall. Ja, irgendwas essen muss man schon. Und am wichtigsten sind aber da, glaube ich, dann wirklich, wenn man so einen stressigen Alltag hat, komplexe Kohlenhydrate, weil die nämlich für eine ausgeglichene Energieversorgung sorgen. Komplexe Kohlenhydrate heißt Erdäpfeln. Genau. Deswegen, gleich zu Beginn, da schließt sich der Kreis, den du vorher begonnen hast zu ziehen. Deswegen habe ich gesagt, Thomas, du bist so intelligent, wie wir vorher über Superfoods Energielieferanten geredet haben. Die Kartoffel ist prädestiniert dafür. Auch ruhig als Zwischenmahlzeit. So eine kochte Kartoffel, die kann man sich super mitnehmen. Mit der Schale, Verpackung, wie eine Banane. Ja? Warum? Es muss nicht immer Obst sein. Es kann auch ruhig einmal eine Kartoffel als Zwischenmahlzeit sein. Ja, vielleicht sollte man also Superfoods ein bisschen mehr in anderer Darreichungsform anbieten. In Kapselform? Vielleicht sogar mal Spinateis. Ich glaube, das habe ich aber schon mal wo gesehen, dass es so ein Spinateis gibt. Du hast das so viel gesehen. Ja, aber Spinat kann man eh süß auch zubereiten. Kann ich denken, oder? Ja, das ist sehr intelligent von dir. Oder Rauna. Also ein Twinny aus Spinat und Rauna. Ach, geil. Würdest du dir das kaufen? Ja. Ich glaube, also tut mir leid, aber das erinnert mich gerade total an mein extrem fehlgeschlagenes Kuchenprojekt, wo ich mit Erbsen und mit weißen Bohnen probiert habe, neue Kuchenrezepte zu kreieren. Das war genauso ekelerregend. Nicht einmal die Händeln haben das gescheit gefressen, den Kuchen. Händeln schon. Ja, sehr widerwillig. Aber die sind auch am nächsten Tag gelegen. Voll. Naja. Ja. So schaut's aus. Es ist auf alle Fälle, glaube ich, nie falsch. Ich glaube, man darf aber in auch Lebensmittel in einer Einzelmaßnahme nicht so viel Erwartungen setzen. Das ist aber unseren Hörern bewusst. Aber ihr habt das ist schon so lange verfolgen wahrscheinlich. Ja, voll. Es ist immer noch eine Sache allein. Ganz gut oder ganz schlecht. Aber ich habe noch einen anderen Hink, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kommt genau zu Jahresanfang immer diese Frage nach mehr Energie, wo man sagt, ja, man macht jetzt eine Fastenkur oder Detox, weil man sich so schlapp und energielos fühlt. Da ist halt einfach schon ziemlich lang Winter. Vielleicht ist da wirklich das der Fall, dass genau das der Tiefpunkt des Vitamin Ds ist. Und dass sich die Leute deswegen so müde fühlen. Ja, ich glaube, am 21. ist die Wintersonnenwende. Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und ja, dann, dass das gut zusammenpasst. Sicher, Fakt. Ja, ich glaube, dass das eben einerseits eben eine gesellschaftliche und andererseits eben so eine vitaminhaushaltstechnische Ursache hat, warum gerade so im Jahresanfang dieser Wunsch nach Energie oder wenigstens noch ein bisschen am Antrieb wieder kommt. Creme. Sicher sogar. Ja, ich habe heute übrigens schon deswegen Vitamin D genommen. Ah. Ja, vielleicht dauert das auch nicht schlecht. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Voll. Ich habe mir gedacht, nämlich am Ende, weil wir kennen halt nur diese gängigen Mittel, wie man sie den Alltag, also wie man den Alltag durchstehen kann, wenn man ein bisschen fertig ist. Vielleicht hat ja irgendwer da draußen noch eine ganz andere, wie eben Brokkoli, eine ganz andere Maßnahme, wie er sie im Alltag überkickt. Spontan fordert man noch eine. Ja, Krankenstand. Stark, Herr Grill. Krankenstand ist Widerstand. Ja, diese, weiß ich nicht, also das würde mich wirklich interessieren, wie das die Menschen da draußen machen, wenn sie so einen Nachmittagstief haben, wie sie sich da kicken. Ob die auch nur den klassischen Kaffee trinken oder ob es eben nur ganz andere Mittel gibt, wie zum Beispiel jetzt so mal so im Winter bei Schneefall eine Eisbacke-Challenge, dass man wieder munter wird. Mhm. Wäre interessant zu erfahren. Schreibt es uns. Ja, genau. Oder, ja, schreiben. Genau. Entweder auf der Facebook-Seite. Könnt ihr mal eine Nachricht hinterlassen? Es wäre ja ziemlich cool, wenn da mal wer eine Nachricht hinterlässt. Oder auf der E-Mail-Adresse, wie lautet die? dialog@kostverfechter.at. Stark. Also, ich würde sagen, mich hat es gefreut, mit dir an diesem Tisch zu sitzen. Jawohl, geil was. Ja, also das war jetzt, glaube ich, das Anstrengendste, was ich heute gemacht habe. Ich glaube, jetzt lege ich mich wieder hin. Passt. Ja, danke für euer Vertrauen, euer Dasein. Und ja, Treue. Es wird uns voll freuen, wenn ihr in 2 Wochen wieder zuhört. Da haben wir natürlich schon ein ziemlich fein schmelzendes Thema für euch vorbereitet. Es geht um Herr Grünberger, was du sagen? Ja, um Käse. Genau, es geht um Käse und warum er die Menschen eigentlich so unverschämt geil macht. Das schauen wir uns aber nächstes Mal an. Oder hören wir uns beim nächsten Mal. Dann nur einen schönen Sonntag. Tschüss. Wieder schauen und ich hoffe, bleibt es in dem Schnee stecken.